Erster Brüder, ich erinnere euch, unsere Vorfahren waren unter der Wolke. Sie gingen alle durch das Meer. Zweiter, alle wurden in der Wolke und im Meer getauft. Das war eine Taufe für Mose. Dritter, alle aßen die gleiche geistliche Speise. Vierter, alle tranken den gleichen geistlichen Trank. Sie tranken aus einem Felsen, der mit ihnen ging. Dieser Fels war Christus. Fünfter, aber Gott war mit den meisten von ihnen nicht zufrieden. Sie starben in der Wüste. Sechster, diese Dinge sind ein Beispiel für uns. Wir sollen nicht Böses wollen, so wie sie es wollten. Siebter, werdet keine Götzendiener. Einige von ihnen waren es. Es steht geschrieben, das Volk aß und trank. Dann standen sie auf und tanzten. Achter, lasst uns keine Unzucht treiben. Einige von ihnen taten es. An einem Tag starben 23.000 Menschen. Neunter, lasst uns den Herrn nicht auf die Probe stellen. Einige von ihnen taten es. Schlangen töteten sie. Zehnter, ihr sollt nicht murren. Einige von ihnen murrten. Ein Zerstörer tötete sie. Elfter, diese Dinge sind Beispiele für sie gewesen. Sie wurden für uns aufgeschrieben. Sie sind eine Warnung für uns, die in der letzten Zeit leben. Zwölfter, wer denkt, er steht fest, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Dreizehnter, ihr habt nur menschliche Versuchungen erlebt. Gott ist treu. Er wird euch nicht mehr versuchen, als ihr ertragen könnt. Er wird euch einen Weg zeigen, damit ihr es schafft. Vierzehnter, darum, meine Lieben, flieht vor dem Götzendienst. Fünfzehnter, ich spreche zu euch als klugen Menschen. Urteilt selbst, was ich sage. Sechzehnter, wir segnen den Becher. Ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi? Wir brechen das Brot. Ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Siebzehnter, es gibt nur ein Brot. Wir sind viele, aber ein Leib. Denn wir alle teilen uns das eine Brot. Achtzehnter, seht das Volk Israel an. Die Menschen, die Opfer essen, teilen sie nicht den Altar? Neunzehnter, was bedeutet das? Ist ein Götzenopfer wichtig? Oder ist ein Götze wichtig? Zwanzigster, nein, das Opfer ist nicht für Gott. Sie opfern es Dämonen. Ich will nicht, dass ihr mit Dämonen Gemeinschaft habt. 21. Ihr könnt nicht den Becher des Herrn trinken und den Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und am Tisch der Dämonen. 22. Wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles hilft anderen. 24. Niemand soll nur an sich denken. Jeder soll an das Wohl des anderen denken. 25. ist alles, was auf dem Markt verkauft wird. Ihr müsst nicht fragen, ob es Opferfleisch ist. Das ist gut für euer Gewissen. 26. Die Erde und alles darauf gehört dem Herrn. 27. Wenn ein Ungläubiger euch einlädt und ihr hingeht, ist alles, was man euch vorsetzt. Fragt nicht nach der Herkunft. Das ist gut für euer Gewissen. 28. Wenn aber jemand sagt, das ist Opferfleisch, dann ist es nicht. Tut es für die Person, die es euch sagt, und für ihr Gewissen. 29. Ich meine nicht euer eigenes Gewissen, sondern das des anderen. Ich will nicht, dass meine Freiheit wegen eines anderen Gewissens schlecht beurteilt wird. 30. Ich kann etwas mit Dank genießen. Warum soll ich dann schlecht geredet werden, wenn ich Gott dafür danke? 31. Egal ob ihr esst oder trinkt oder was ihr sonst tut, tut alles zur Ehre Gottes. 32. Gebt Juden und Griechen keinen Grund zur Kritik. Gebt auch der Gemeinde Gottes keinen Grund zur Kritik. 33. Ich versuche, allen zu gefallen. Ich suche nicht, was für mich gut ist. Ich suche, was für viele Menschen gut ist, damit sie gerettet werden.